Jetzt euch! Peter! It's good! Unsere Gummipuppe ist leider kaputt! Da müsst ihr ohne sie auskommen! Ja, Mensch! Jetzt kommt ein Lied von unserer letzten LP. Es heißt All die Jahre. Viele Leute haben uns immer vorgeworfen, die ganze 10 Jahre über. Der eine war mir immer zu rechts, der andere waren wir zu links. Wir waren immer so, wie wir immer waren. Heute wie damals, mit den kurzen